Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hi Benno, ich bin's, Kathi. Hast du am Samstag Zeit? Ich mache eine Party bei uns zu Hause. Thomas und Vicky kommen auch. Die Party beginnt um 20 Uhr. Bring bitte CDs mit. Wir wollen tanzen. Ich hoffe, du kannst kommen. Tschüss. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hi Benno, ich bin's, Kathi. Hast du am Samstag Zeit? Ich mache eine Party bei uns zu Hause. Thomas und Vicky kommen auch. Die Party beginnt um 20 Uhr. Bring bitte CDs mit. Wir wollen tanzen. Ich hoffe, du kannst kommen. Tschüss.